faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe erster akt kaiserliche pfalz diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe erster akt kaiserliche pfalz saal des thrones staatsrat in erwartung des kaisers trompeten hofgesinde aller art prächtig gekleidet tritt ein der kaiser gelangt auf den thron zu seiner rechten der astrolog kaiser ich grüße die getreuen lieben versammelt aus der näh und weite den weisen seh ich mir zur seite allein wo ist der narr geblieben junker gleich hinter deiner mantelschleppe stürzt er zusammen auf der treppe man trug hinweg das fettgewicht tot oder trunken weiß man nicht zweiter junker sogleich mit wunderbarer schnelle drängt sich ein andrer an die stelle gar köstlich ist er aufgeputzt doch fratzenhaft daß jeder stutzt die wache hält ihm an der schwelle kreuzweis die hellebarden vor da ist er doch der kühne thor mephistopheles am throne kniend was ist verwünscht und stets willkommen was ist ersehnt und stets verjagt was immerfort in schutz genommen was hart gescholten und verklagt wen darfst du nicht herbeiberufen wen höret jeder gern genannt was naht sich deines thrones stufen was hat sich selbst hinweggebannt kaiser für diesmal spare deine worte hier sind die rätsel nicht am orte das ist die sache dieser herrn da löse du das hört ich gern mein alter narr ging fürcht ich weit ins weite nimm seinen platz und komm an meine seite mephistopheles steigt hinauf und stellt sich zur linken gemurmel der menge ein neuer narr zu neuer pein wo kommt er her wie kam er ein der alte fiel der hat vertan es war ein faß nun ist's ein span kaiser und also ihr getreuen lieben willkommen aus der näh und ferne ihr sammelt euch mit günstigem sterne da droben ist uns glück und heil geschrieben doch sagt warum in diesen tagen wo wir der sorgen uns entschlagen schön bärte mummen schänzlich tragen und heitres nur genießen wollten warum wir uns ratschlagend quälen sollten doch weil ihr meint es ging nicht anders an geschehen ist's so sei's getan kanzler die höchste tugend wie ein heiligenschein umgibt des kaisers haupt nur er allein vermag sie gültig auszuüben gerechtigkeit was alle menschen lieben was alle fordern wünschen schwer entbehren es liegt an ihm dem volk es zu gewähren doch ach was hilft dem menschengeist verstand dem herzen güte willigkeit der hand wenn's fieberhaft durchaus im staate wütet und übel sich in übeln überbrütet wer schaut hinab von diesem hohen raum ins weite reich ihm scheint's ein schwerer traum wo mißgestalt in mißgestalten schaltet das ungesetz gesetzlich überwaltet und eine welt des irrtums sich entfaltet der raubt sich herden der ein weib kelch kreuz und leuchter vom altare berühmt sich dessen manche jahre mit heiler haut mit unverletztem leib jetzt drängen kläger sich zur halle der richter prunkt auf hohem pfühl indessen wogt in grimmigem schwalle des aufruhrs wachsendes gewühl der darf auf schand und frevel pochen der auf mitschuldigste sich stützt und schuldig hörst du ausgesprochen wo unschuld nur sich selber schützt so will sich alle welt zerstückeln vernichtigen was sich gebührt wie soll sich da der sinn entwickeln der einzig uns zum rechten führt zuletzt ein wohlgesinnter mann neigt sich dem schmeichler dem bestecher ein richter der nicht strafen kann gesellt sich endlich zum verbrecher ich malte schwarz doch dichtern flor zög ich dem bilde lieber vor entschlüsse sind nicht zu vermeiden wenn alle schädigen alle leiden geht selbst die majestät zu raub heermeister wie tobt's in diesen wilden tagen ein jeder schlägt und wird erschlagen und fürs kommando bleibt man taub der bürger hinter seinen mauern der ritter auf dem felsennest verschwuren sich uns auszudauern und halten ihre kräfte fest der mietsoldat wird ungeduldig mit ungestüm verlangt er seinen lohn und wären wir ihm nichts mehr schuldig er liefe ganz und gar davon verbiete wer was alle wollten der hat ins wespennest gestört das reich das sie beschützen sollten es liegt geplündert und verheert man läßt ihr toben wütend hausen schon ist die halbe welt vertan es sind noch könige da draußen doch keiner denkt es ging ihn irgend an schatzmeister wer wird auf bundsgenossen pochen subsidien die man uns versprochen wie röhrenwasser bleiben aus auch herr in deinen weiten staaten an wen ist der besitz geraten wohin man kommt da hält ein neuer haus und unabhängig will er leben zusehen muß man wie er's treibt wir haben so viel rechte hingegeben daß uns auf nichts ein recht mehr übrig bleibt auch auf parteien wie sie heißen ist heut zu tage kein verlaß sie mögen schelten oder preisen gleichgültig wurden lieb und haß die ghibellinen wie die guelfen verbargen sich um auszuruhn wer jetzt will seinem nachbar helfen ein jeder hat für sich zu tun die goldespforten sind verrammelt ein jeder kratzt und schacht und sammelt und unsere kassen bleiben leer marschalk welch unheil muß auch ich erfahren wir wollen alle tage sparen und brauchen alle tage mehr und täglich wächst mir neue pein den köchen tut kein mangel wehe wildschweine hirsche hasen rehe welch hühner hühner gäns und enten die deputate sichre renten sie gehen noch so ziemlich ein jedoch am ende fehlt's an wein wenn sonst im keller faß an faß sich häufte der besten berg und jahresläufte so schlürft unendliches gesäufte der edeln herrn den letzten tropfen aus der staatsrat muß sein lager auch verzapfen man greift zu humpen greift zu napfen und unterm tische liegt der schmaus nun soll ich zahlen alle lohnen der jude wird mich nicht verschonen der schafft antizipationen die speisen jahr um jahr voraus die schweine kommen nicht zu fette verpfändet ist der pfühl im bette und auf den tisch kommt vorgegessen brot kaiser nach einigem nachdenken zu mephistopheles sag weißt du narr nicht auch noch eine not mephistopheles ich keineswegs den glanz umherzuschauen dich und die deinen mangelte vertrauen wo majestät unweigerlich gebeut bereite macht feindseliges zerstreut wo guter wille kräftig durch verstand und tätigkeit vielfältige zur hand was könnte da zum unheil sich vereinen zur finsternis wo solche sterne scheinen gemurmel das ist ein schalk der's wohl versteht er lügt sich ein solang es geht ich weiß schon was dahinter steckt und was denn weiter ein projekt mephistopheles wo fehlt's nicht irgendwo auf dieser welt dem dies dem das hier aber fehlt das geld vom estrich zwar ist es nicht aufzuraffen doch weisheit weiß das tiefste herzuschaffen in bergesadern mauergründen ist gold gemünzt und ungemünzt zu finden und fragt ihr mich wer es zutage schafft begabten manns natur und geisteskraft kanzler natur und geist so spricht man nicht zu christen deshalb verbrennt man atheisten weil solche reden höchst gefährlich sind natur ist sünde geist ist teufel sie hegen zwischen sich den zweifel ihr missgestaltet zwitterkind uns nicht so kaisers alten landen sind zwei geschlechter nur entstanden sie stützen würdig seinen thron die heiligen sind es und die ritter sie stehen jedem ungewitter und nehmen kirch und staat zum lohn dem pöbelsinn verworrner geister entwickelt sich ein widerstand die ketzer sind's die hexenmeister und sie verderben stadt und land die willst du nun mit frechen scherzen in diese hohen kreise schwärzen ihr hegt euch an verderbtem herzen dem narren sind sie nah verwandt mephistopheles daran erkenn ich den gelehrten herrn was ihr nicht tastet steht euch meilen fern was ihr nicht faßt das fehlt euch ganz und gar was ihr nicht rechnet glaubt ihr sei nicht wahr, was ihr nicht wägt, hat für euch kein gewicht, was ihr nicht münzt, das meint ihr gelte nicht. Kaiser. Dadurch sind unsere mängel nicht erledigt. Was willst du jetzt mit deiner fastenpredigt? Ich habe satt das ewige wie und wenn, es fehlt an geld, nun gut, so schaff es denn. Mephistopheles. Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr. Zwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer. Es liegt schon da, doch um es zu erlangen, das ist die Kunst, wer weiß es anzufangen. Bedenkt doch nur, in jenen Schreckenslüften, wo Menschenfluten Land und Volk ersäuften, wie der und der, so sehr es ihn erschreckte, sein Liebstes da und dort wohin versteckte. So war's von je in mächtiger Römerzeit und so fortan bis gestern, ja bis heut. Das alles liegt im Boden still begraben, der Boden ist des Kaisers, der soll's haben. Schatzmeister. Für einen Narren spricht er gar nicht schlecht, das ist für wahr des alten Kaisers Recht. Kanzler. Der Satan legt euch goldgewirkte Schlingen, es geht nicht zu mit frommen, rechten Dingen. Marschalk. Schafft er uns nur zu Hof willkommne Gaben, ich wollte gern ein bisschen Unrecht haben. Heermeister. Der Narr ist klug, verspricht, was jedem frommt, fragt der Soldat doch nicht, woher es kommt. Mephistopheles. Und glaubt ihr euch vielleicht durch mich betrogen, hier steht ein Mann, da, fragt den Astrologen, in Kreis um Kreise, kennt er Stund und Haus? So sage denn, wie sieht's am Himmel aus? Gemurmel. Zwei Schelme sind's, verstehn sich schon, nah und phantast, so nah dem Thron. Ein matt gesungen alt Gedicht, der Tor bläst ein, der Weise spricht. Astrolog. Spricht, Mephistopheles bläst ein. Die Sonne selbst, sie ist ein lautres Gold. Merkur, der Bote, dient um Gunst und Sold. Frau Venus hat's euch allen angetan. So früh als spat blickt sie euch lieblich an. Die keusche Luna launet grillenhaft. Mars trifft er nicht, so dräut euch seine Kraft. Und Jupiter bleibt doch der schönste Schein. Saturn ist groß, dem Auge fern und klein. Ihn als Metall verehren wir nicht sehr, an Wert gering, doch im Gewichte schwer. Ja, wenn zu Sol sich Luna fein gesellt, zum Silber Gold, dann ist es heitre Welt. Das Übrige ist alles zu erlangen, Paläste, Gärten, Brüstlein, rote Wangen, das alles schafft der hochgelahrte Mann, der das vermag, was unser keiner kann. Kaiser. Ich höre doppelt, was er spricht, und dennoch überzeugt's mich nicht. Gemurmel. Was soll uns das? Gedroschner Spaß, Kalenderei, Chymisterei, das hört ich oft und falsch gehofft, und kommt es auch, so ist's ein Gauch. Mephistopheles. da stehen sie umher und staunen, vertrauen nicht dem hohen fund, der eine faselt von alraunen, der andre von dem schwarzen hund. Was soll es, daß der eine witzelt, ein andrer zauberei verklagt, wenn ihm doch auch einmal die sohle kitzelt, wenn ihm der sichre schritt versagt. Ihr alle fühlt geheimes Wirken der ewig waltenden Natur, und aus den untersten Bezirken schmiegt sich herauf lebend'ge Spur. Wenn es in allen Gliedern zwackt, wenn es unheimlich wird am Platz, nur gleich entschlossen grabt und hackt, da liegt der Spielmann, liegt der Schatz. Gemurmel. Mir liegt's im Fuß wie Bleigewicht, mir krampft's im Arme, das ist Gicht. Mir krabbelt's an der großen Zeh, mir tut der ganze Rücken weh. Nach solchen Zeichen wäre hier das allerreichste Schatzrevier. Kaiser. Nur eilig, du entschlüpfst nicht wieder. Erprobe deine Lügenschäume und zeig uns gleich die edeln Räume. Ich lege Schwert und Zepter nieder und will mit eignen hohen Händen, wenn du nicht lügst, das Werk vollenden, dich, wenn du lügst, zur Hölle senden. Mephistopheles. Den Weg dahin wirst allenfalls zu finden, doch kann ich nicht genug verkünden, was überall besitzlos harrend liegt. Der Bauer, der die Furche pflügt, hebt einen Goldtopf mit der Scholle. Salpeter hofft er von der Leimenwand und findet goldne Rolle. Erschreckt, erfreut, in kümmerlicher Hand. Was für Gewölbe sind zu sprengen, in welchen Klüften, welchen Gängen muss sich der Schatzbewusste drängen zur Nachbarschaft der Unterwelt. In weiten, allverwahrten Kellern von goldnen Humpen, Schüsseln, Tellern sieht er sich Reihen aufgestellt. Pokale stehen aus Rubinen, und will er deren sich bedienen, daneben liegt ein uraltes Nass. Doch werdet ihr dem Kundigen glauben, verfault ist längst das Holz der Dauben. Der Weinstein schuf dem Wein ein Fass. Essenzen solcher edeln Weine, Gold und Juwelen nicht alleine, umhüllen sich mit Nacht und Graus. Der Weise forscht hier unverdrossen, am Tag erkennen, das sind Possen, im Finstern sind Mysterien zu Haus. Kaiser. Die lass ich dir, was will das Düstre frommen? Hat etwas Wert, es muß zu Tage kommen. Wer kennt den Schelm in tiefer Nacht genau? Schwarz sind die Kühe, so die Katzen grau. Die Töpfe drunten voll von Goldgewicht, zieh deinen Flug und ackre sie ans Licht. Mephistopheles. Nimm Hack und Spaten, grabe selber, die Bauernarbeit macht dich groß, und eine Herde goldner Kälber, sie reißen sich vom Boden los. Dann ohne Zaudern, mit Entzücken, kannst du dich selbst, wirst die Geliebte schmücken. Ein leuchtend Farb- und Glanzgestein erhöht die Schönheit wie die Majestät. kaiser nur gleich wie lange soll es währen astrolog wie oben herr mäßige solch dringendes begehren laß erst vorbei das bunte freudenspiel zerstreutes wesen führt uns nicht zum ziel erst müssen wir in fassung uns versühnen das untre durch das obere verdienen wer gutes will der sei erst gut wer freude will besänftige sein blut wer wein verlangt der keltre reife trauben wer wunder hofft der stärke seinen glauben kaiser so sei die zeit in fröhlichkeit vertan und ganz erwünscht kommt aschermittwoch an indessen feiern wir auf jeden fall nur lustiger das wilde karneval trompeten exeunt mephistopheles wie sich verdienst und glück verketten das fällt den toren niemals ein wenn sie den stein der weisen hätten der weise mangelte dem stein erster akt kaiserliche pfalz